das untere Ende des Arbeitsmarktes. Um zu verstehen, warum der Arbeitsmarkt so tickt, wie er tickt und warum so viele Mittelschichtsberufe abrutschen, reicht es nicht, nur diesen Teil unserer Gesellschaft zu betrachten. Man muss auch ausleuchten, wie es den Schwächsten in diesem Gefüge geht, den Niedriglöhnern und jenen, die noch darunter einsortiert sind, den Schwarzarbeitern. Nur so lässt sich nachvollziehen, warum wir als Konsumenten es mittlerweile für so selbstverständlich halten, dass Arbeit immer möglichst billig verrichtet werden muss. Ein paar Fakten zu Beginn. Es gibt 3,4 Millionen Menschen im Land, die 2 Jobs machen müssen, um von ihrer Arbeit leben zu können. Und es werden immer mehr. Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Betroffenen in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gestiegen. Etwa jeder 5. der in Deutschland in Vollzeit arbeitet, verdient unterhalb der sogenannten Niedriglohnschwelle, also weniger als 2.139 Euro brutto im Monat. Das ging Ende 2018 aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke Bundestagsfraktion hervor. In absoluten Zahlen heißt das: Von knapp 22 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten liegen rund 4,2 Millionen unterhalb dieses kritischen Werts. Wohlgemerkt, es geht hier nur um sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die in Vollzeit arbeiten. All die Angestellten in flexibler Teilzeit, in Minijobs oder in erzwungener Selbstständigkeit sind darin noch gar nicht eingerechnet. Der Niedriglohnsektor ist seit der Jahrtausendwende spürbar gewachsen und besonders groß ist er heute im Osten Deutschlands. In allen 5 ostdeutschen Bundesländern verdient mehr als jeder Dritte trotz Vollzeitjob weniger als 2.139 Euro brutto im Monat. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Anteil sogar bei 39,5%. Besonders wenig lohnt sich Arbeit übrigens in diesen Berufsgruppen, das lässt sich in Statistiken der Bundesagentur für Arbeit nachlesen. Im Gastgewerbe, dort verdienten Angestellte 2017 im Durchschnitt 1.899 Euro brutto pro Monat, in der Land- und Forstwirtschaft 2.025 Euro und in haushaltsnahen Dienstleistungsberufen 1.906 Euro. Nur knapp mehr als das Einkommen, das Niedrige offiziell von normalen Verdiensten abgrenzt, verdienen Angestellte in der Logistikbranche und im Unterhaltungs- und Tourismussektor. In diesem Kapitel geht es um die Frage, warum sich der Niedriglohnsektor derart ausbreiten konnte.